eigentlich offen gehen und tun im Streich. Oder das machen. Ja. Hä? Ist das schon mal so viel da runter? Ja. Ich kann nur noch bei 3-4 Platz. Okay. Das Zwei, drei Personen geht bei mir noch drin. Zwei, drei. Ui, schön. Oh,